Fangen wir mal ganz vorne an. Wir sind alle vernunftbegabte Lebewesen. Wir haben einen Konstruktionsapparat hier oben. Dieser Apparat konstruiert. Nein, ich bin kein radikaler Konstruktivist, der sagt, das passiert alles nur in meinem Kopf, das halte ich für Blödsinn. Einem radikalen Konstruktivisten, der meint, das ist alles Einbildung, dem sage ich immer nur, lass uns doch mal an die Nordsee fahren. Und wenn dann Ebbe ist, sage ich ihm, jetzt gehst du mal los. Ja, der kommt nie wieder. Ja, klar, ne? Weil die Flut ist keine Konstruktion, die Flut ist Wasser und zwar bis zum Haus oder darüber hinaus.